Denn niemand wird mehr der Taten gedenken, die in den letzten Abwehrkämpfen für eure Heimat geleistet werden. Doch sind solche Taten nicht weniger kühn, weil sie unbesungen bleiben? Und sie antwortete, »All deine Worte besagen nur, du bist eine Frau und dein Platz ist im Hause. Wenn aber die Männer den Heldentod in der Schlacht gefunden haben, dann steht es dir frei, das Haus anzuzünden und mit ihm zu verbrennen, denn die Männer brauchen es nicht mehr. Doch ich bin aus Eorls Geschlecht und keine Dienstmagd. Ich kann reiten und die Klinge führen, und ich fürchte weder Schmerz noch Tod.« »Was dann fürchtest du, Jungfrau?« sagte er. »Den Käfig«, sagte sie. »Immer hinter Gittern zu sitzen, bis Gewohnheit und hohes Alter jede Aussicht und selbst den Wunsch, Heldentaten zu leisten, unwiderruflich zunichte machen.« »Und doch hast du mir von dem Weg, den ich gewählt habe, abgeraten, weil er gefährlich sei.« »So darf man einem anderen wohl raten«, sagte sie. »Doch nicht die Gefahr zu meiden, habe ich dich gebeten, sondern in den Krieg zu ziehen, wo dein Schwert dir Ruhm und Sieg erwerben kann. Ich mag es nicht mit ansehen, wie etwas Edles und Vortreffliches unnütz weggeworfen wird.« »Das mag ich auch nicht«, sagte er. »Und darum sage ich dir, Eowyn, bleibe hier. Denn im Süden hast du nichts zu suchen. Das haben die anderen, die mit dir gehen, ebenso wenig. Auch sie gehen mit, weil sie sich von dir nicht trennen wollen, weil sie dich lieben.« Sie drehte sich um und verschwand in der Nacht. Das Licht den Himmel erhellte, die Sonne aber noch nicht über die hohen Bergkämme im Osten gestiegen war, machte Aragorn sich zum Aufbruch bereit. Sein Gefolge war aufgesessen, und auch er wollte schon in den Sattel springen, als Frau Eowyn kam, um ihnen Lebewohl zu sagen. Sie war in Reitertracht und hatte ein Schwert umgegürtet. In der Hand hielt sie einen Becher. Den setzte sie an die Lippen, trank einen Schluck und wünschte ihnen eine gute Fahrt. Dann reichte sie Aragorn den Becher, und er trank und sagte, »Lebewohl, Jungfrau von Rohan, ich trinke auf das Glück deines Hauses und auf dein und deines ganzen Volkes Glück. Sag deinem Bruder, jenseits der Schatten sehen wir uns wieder.« Da glaubten Legolas und Gimli, die nahe bei waren, sie weinen zu sehen, was bei einer so strengen und stolzen Jungfrau umso herzzerreißender schien. Doch sie sagte, »Aragorn, willst du gehen?« »Ja«, sagte er. »Und willst du mich nicht mit deiner Schar reiten lassen, wie ich es erbeten habe?« »Nein, Jungfrau«, sagte er, »denn das könnte ich dir nicht ohne Erlaubnis des Königs und deines Bruders gewähren, und sie werden erst morgen zurückkommen. Mir aber ist nun jede Stunde, ja jede Minute kostbar. Lebe wohl.« Da fiel sie auf die Knie nieder und sagte, »Ich bitte dich.« »Nein, Jungfrau«, sagte er, nahm sie bei der Hand und hob sie auf. Dann küsste er ihr die Hand, sprang in den Sattel und ritt davon, ohne sich umzuschauen. Und nur wer ihn gut kannte und in der Nähe war, sah, welche Qual er litt. Eowyn aber stand wie versteinert, die Hände an den Seiten zu Fäusten geballt, bis die Reiter in die Dämmerung am Fuß des schwarzen Dvimorbergs eintauchten, des Spukbergs, in den die Pforte zu den Pfaden der Toten hineinführte. Als sie außer Sicht waren, wandte sie sich ab und ging, stolpernd wie eine Blinde, in ihre Behausung zurück. Keiner von ihrem Volk hatte diesen Abschied mit angesehen, denn die Leute hielten sich ängstlich versteckt und kamen erst am hellen Tag wieder hervor, als die verwegenen Fremdlinge fort waren. »Das sind elbische Wichte«, sagten manche. »Die sollen nur in ihre dunklen Höhlen gehen, wo sie hingehören, und nie wiederkommen. Die Zeiten sind schon schlimm genug.« Brachen, denn die Sonne war noch nicht über die schwarzen Grate des Spukbergs vor ihnen gestiegen. Es schauderte sie, als sie zwischen Reihen von uralten Steinen hindurchritten und zum Dimholdwald kamen. Unter düsteren Bäumen, die selbst Legolas nicht gern um sich sah, fanden sie den Eingang in eine Schlucht am Fuß des Berges, und mitten in ihrem Weg stand ein einzelner hochragender Stein, wie ein erhobener Zeigefinger des Schicksals. »Mir stockt das Blut«, sagte Gimli. Aber die anderen schwiegen still, und die Worte fielen ihm dumpf auf die feuchten Tannennadeln vor seinen Füßen. Die Pferde scheuten sich, an dem unheimlichen Stein vorüberzugehen, bis die Reiter absaßen und sie am Zügel führten. Und so kamen sie schließlich in die Tiefe der Schlucht, und dort in einer steilen Felswand gähnte ihnen ein dunkles Tor wie ein Maul der Nacht entgegen. Über dem breiten Torbogen waren Zeichen und Figuren eingeritzt, aber undeutlich und nicht zu lesen, und Schrecken strömte heraus, wie ein grauer Dunst. Die Reiter hielten, und unter ihnen war keiner, dem es nicht bang ums Herz geworden wäre, bis auf Legolas, denn einen Elben können die Gespenster der Menschen nicht schrecken. »Das ist eine böse Pforte«, sagte Halbarand, »und dahinter erwartet mich mein Tod. Dennoch will ich hindurchgehen, aber kein Pferd will da hinein.« »Aber wir müssen hinein, und darum müssen es die Pferde auch«, sagte Aragorn. »Denn wenn wir je durch diese Finsternis hindurchfinden, dann liegen noch viele Meilen vor uns, und jede Stunde, die wir verlieren, bringt Sauron den Triumph näher, mir nach.« Damit schritt er voran, und so gebieterisch war sein Wille in dieser Stunde, dass alle Dúnedain und auch ihre Pferde ihm folgten. Die Pferde der Waldläufer waren ihren Reitern so treu ergeben, dass sie sogar die Furcht vor diesem Tor zu überwinden bereit waren, solange die Reiter festen Schritts neben ihnen hergingen. Nur Arod, das Pferd aus Rohan, scheute zurück und blieb stehen, zitternd und schwitzend vor Angst, dass es zum Erbarmen war. Da legte ihm Legolas die Hände über die Augen und sang ihm Worte vor, die leise durch die Düsternis klangen, bis es sich führen ließ und mit Legolas hineinging. Und ganz allein draußen stand nur noch Gimli der Zwerg. Die Knie zitterten ihm, und er war wütend auf sich selbst. »Das ist doch unerhört«, sagte er sich. »Ein Elb geht unter die Erde, und ein Zwerg wagt es nicht.« Und mit diesem Gedanken stürzte er sich hinein. Aber ihm war, als müsste er die Füße wie Bleiklumpen über die Schwelle schleppen. Und sogleich war er wie mit Blindheit geschlagen. Er, Gimli Glóinsohn, der doch schon furchtlos durch viele tiefe Stollen der unterirdischen Welt gegangen war. Er hatte Fackeln mitgenommen, und mit einer davon leuchtete er nun voraus, während Eladan mit einer anderen am Schluss ging. Und hinter ihm her stolperte Gimli und versuchte, ihn zu überholen. Bis auf den trüben Fackelschein konnte er nichts sehen. Doch wenn der Zug stehen blieb, glaubte er, ringsum flüsternde Stimmen zu hören. Ein unaufhörliches Getuschel mit Worten aus keiner Sprache, die er je gehört hatte. Nichts Feindliches zeigte sich oder versperrte der Schar den Weg. Und doch bekam der Zwerg mit jedem Schritt mehr Angst. Vor allem, weil er wusste, es gab kein Zurück. Auf allen Wegen hinter ihnen drängte sich ein unsichtbares Heer, das ihnen im Dunkeln folgte. So vergingen ungezählte Stunden, bis sich ihnen ein Anblick bot, an den sich Gimli später nicht gern erinnerte. Der Weg war bisher schon breit gewesen, soweit er es sehen konnte, aber nun kamen sie plötzlich auf eine große, leere Fläche, wo zu beiden Seiten keine Wände zu erkennen waren. Vor Angst konnte er kaum mehr laufen. Ein Stück weit zur Linken glitzerte etwas im Dunkeln, als Aragorn mit der Fackel näher kam. Aragorn ließ anhalten und ging hin, um zu sehen, was es war. »Kennt er denn keine Furcht?« murmelte der Zwerg. »In jeder anderen Höhle wäre Gimli Glóinsohn als erster zur Stelle, wenn er Gold glänzen sähe. Aber hier nicht. Es soll nur liegen bleiben.« Dennoch trat er näher und sah Aragorn am Boden knien, während Eladan beide Fackeln hochhielt. Vor ihnen lag das Gerippe eines Menschen, eines mächtigen Kriegers. Er hatte ein Panzerhemd getragen, das noch nicht gerostet war, denn die Luft in der Höhle war staubtrocken. Die Halsberge war vergoldet, der Gürtel von Gold und Granat und der Helm auf dem Schädel, der mit dem Gesicht nach unten am Boden lag, reich mit Gold beschlagen. Wie man nun sehen konnte, war er an der hinteren Wand der Höhle gefallen, vor einer fest verschlossenen steinernen Tür. Die Fingerknochen waren noch in die Ritzen des Türrahmens gekrallt. Ein schartiges und zerbrochenes Schwert lag neben ihm, als hätte er in der letzten Verzweiflung noch auf den Stein eingehauen. Aragorn berührte ihn nicht, und nachdem er ihn eine Weile stumm betrachtet hatte, stand er auf und seufzte. »Bis an der Weltende werden hier nie die Simbelmühne erblühen«, murmelte er. »Neun Grabhügel und sieben sind vom Gras bekrönt. Und all die Jahre hat er hier vor der Tür gelegen, die er nicht öffnen konnte. Wohin sie wohl führt? Und warum wollte er hinein? Niemand wird es je erfahren.« »Doch das ist nicht mein Weg«, rief er laut, zu der flüsternden Dunkelheit zurückgewandt. »Behaltet eure Horte und Geheimnisse, die ihr in den verfluchten Jahren hier versteckt habt. Nur Eile fordern wir. Lasst uns durch, und dann kommt. Ich rufe euch zum Stein von Erech.« Es kam keine Antwort. Aber eine Totenstille trat ein, die noch unheimlicher war als das Getuschel zuvor. Und dann blies ein kalter Windstoß heran, dass die Fackeln flackerten und erloschen und sich nicht wieder anzünden ließen. Von den Stunden, die nun folgten, ob es eine oder viele waren, behielt Gimli nur wenig in Erinnerung. Die anderen eilten weiter, er aber war immer der Letzte, verfolgt von einem Grauen, das schon die Arme nach ihm ausstreckte und immer kurz davor zu sein schien, ihn zu packen. Und ein Schlurfen kam hinter ihm her, wie ein Schatten des Geräuschs vieler Füße. Er stolperte vorwärts, bis er wie ein Tier über den Boden kroch und meinte, es nicht länger ertragen zu können. Entweder musste er einen Ausweg erreichen und entkommen oder mit verwirrtem Sinn kehrt machen und dem Grauen, das ihn verfolgte, entgegengehen. Plötzlich hörte er Wasser plätschern. Einen Ton, hart und deutlich, wie wenn ein Stein in einen verworrenen Traum fällt. Hell wurde es, und endlich da war ein zweites Tor unter einem hohen, breiten Bogen, und neben dem Weg rann ein Bächlein hinaus. Draußen führte ein Weg steil bergab zwischen hohen Felswänden, die sich oben messerscharf gegen den Himmel abhoben. So tief und schmal war die Schlucht, dass der Himmel dunkel erschien und man kleine Sterne blinken sah. Und doch war es, wie Gimli später erfuhr, erst zwei Stunden vor Sonnenuntergang und immer noch derselbe Tag, an dem sie von Dunhag aufgebrochen waren. Obwohl es nach allem, was er sagen konnte, ebenso gut ein Abend in einem späteren Jahr oder in einer anderen Welt hätte sein können. Gimli hinter Legolas. Sie ritten in langer Reihe einer hinter dem anderen, und der Abend brachte dunkelblaues Dämmerlicht, und noch immer verfolgte sie das Grauen. Als Legolas sich umdrehte, um etwas zu Gimli zu sagen, blickte er zurück, und Gimli sah dicht vor sich ein Glitzern in den scharfen Augen des Elben. Hinter ihnen ritt Eladan, der letzte ihrer Gefährten, aber nicht der letzte von all denen, die den Weg bergab nahmen. »Die Toten folgen uns«, sagte Legolas. »Gestalten von Menschen und Pferden sehe ich, und bleiche Fahnen, wie Wolkenfetzen im Wind, und Speere wie einen Winterwald in einer nebligen Nacht. Die Toten folgen uns.« »Ja, die Toten reiten hinterdrein. Sie sind gerufen worden«, sagte Eladan. So plötzlich, als träten sie durch eine Mauerlücke, kamen sie aus der Schlucht hinaus, und vor ihnen lag der obere Teil eines großen Tals, und neben ihnen sprang der Bach kaltplätschernd über viele Stufen bergab. »Wo in Mittelerde sind wir?«, sagte Gimli, und Eladan antwortete, »Wir kommen von der Quelle des Morthond herab, des langen, kalten Flusses, der dort ins Meer fließt, wo es die Mauern von Dol Amroth bespült. Du wirst nun nicht mehr fragen müssen, woher er seinen Namen hat. Schwarzgrund nennen ihn die Menschen.« Das Morthond-Tal buchtete sich weit in die hohen Südhänge des Gebirges ein. Seine steilen Seiten waren mit Gras bewachsen, doch zu dieser Stunde war alles grau. Denn die Sonne war untergegangen, und erst viel weiter unten im Tal schimmerten Lichter aus den Häusern der Menschen. Der Boden war fruchtbar und viel Volk lebte dort. Dann rief Aragorn, ohne sich umzudrehen, aber so laut, dass alle ihn hörten: »Freunde, vergesst alle Müdigkeit! Reitet zu, reitet! Ehe dieser Tag um ist, müssen wir am Stein von Erech sein, und noch weit ist der Weg!« Und ohne sich einmal umzusehen, ritten sie über die Bergwiesen, bis sie zu einer Brücke über den anschwellenden Sturzbach kamen, und von dort führte eine Straße weiter ins Land hinunter. In den Gehöften und Weilern, an denen sie vorüberkamen, wurden die Lichter gelöscht und die Türen verriegelt. Und Menschen, die noch auf den Feldern waren, schrien vor Entsetzen und rannten davon wie die Hasen. Immer wieder drang derselbe Ruf durch die dunkelnde Nacht: »Der Totenkönig! Der Totenkönig kommt über uns!« Weiter unten wurden Warnglocken geläutet, und alle Menschen flohen bei Aragorns grimmigem Anblick. Die graue Schar aber jagte an all dem vorüber, bis die Pferde vor Müdigkeit zu stolpern anfingen. Und so kurz vor Mitternacht und in einer Finsternis, schwarz wie in den tiefsten Höhlen unterm Gebirge, kamen sie endlich zum Hügel von Erech. Lastete das Grauen vor den Toten auf diesem Hügel und auf den verlassenen Feldern ringsum. Denn auf dem Gipfel lag ein schwarzer Stein, groß und kugelrund, immer noch mannshoch, obwohl zur Hälfte in den Boden versunken. Unirdisch sah er aus, als wäre er, wie manche glaubten, vom Himmel gefallen. Doch diejenigen, die sich noch der Kunde von Westernis erinnerten, sagten, aus dem Untergang von Númenor sei er gerettet und von Isildur nach seiner Landung hierher gebracht worden. Niemand von den Bewohnern des Tals wagte, sich ihm zu nähern oder in seiner Nachbarschaft ein Haus zu bauen. Denn man sagte, dies sei ein Ort, wo die Schattenmenschen in Schreckenszeiten zusammenkämen, wo sie sich um den Stein drängten und tuschelten. Zu diesem Stein kam die graue Schar und hielt dort mitten in der Nacht. Und Elrohir reichte Aragorn ein silbernes Horn, und er stieß hinein, und die nahebei Stehenden glaubten, antwortende Hörner zu hören, oder vielleicht war es ein Echo aus den tiefen Höhlen in der Ferne. Keinen anderen Laut hörten sie und gewahrten dennoch, dass sich rings um den Hügel, auf dem sie standen, ein großes Heer gelagert hatte. Und wie Geisteratem blies ein kalter Wind von den Bergen herab. Aragorn aber stieg vom Pferd, trat zu dem Stein und rief mit lauter Stimme: »Eidbrecher, warum seid ihr gekommen?« Und aus der Nacht antwortete ihm eine Stimme, die aus weiter Ferne zu kommen schien: »Unseren Eid zu erfüllen und Ruhe zu finden.« Da sagte Aragorn: »Die Stunde ist da. Ich will nun nach Pelargir am Anduin reiten, und ihr sollt mir folgen. Und wenn dieses ganze Land von Saurons Knechten rein ist, will ich den Eid für erfüllt achten, und ihr sollt Ruhe finden und für immer hinscheiden, denn ich bin Elessar, Isildurs Erbe und Erbe von Gondor.« Und mit diesen Worten ließ er Halbarad die große Fahne entrollen, die er mitgebracht hatte. Und man sah nur, dass sie schwarz war, denn sofern sie ein Wappen trug, war es in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Dann wurde es still. Und während der ganzen langen Nacht war nicht das geringste Flüstern oder Seufzen mehr zu hören. Die Schar kampierte neben dem Stein, aber wegen des Grauens vor den Schatten, die sie umringten, schliefen sie nur wenig. Doch als der Morgen kalt und blass heraufdämmerte, war Aragorn wieder auf den Beinen, und er führte seine Schar in einem Eilritt, wie ihn härter und erschöpfender keiner von ihnen außer ihm selbst je erlebt hatte. Und nur sein Wille hielt sie aufrecht. Keine anderen Sterblichen als die Dunedain des Nordens hätten solche Strapazen ertragen. Und mit ihnen Gimli der Zwerg und Legolas von den Elben. Durch Tarlangs Hals kamen sie nach Lamedon, dicht gefolgt von dem Schattenheer. Und Schrecken ging ihnen voraus. Als die Sonne blutrot im Westen hinter den Pinathgelin unterging, erreichten sie Kalembel am Kiril. Den Ort und die Kirilfurt fanden sie verlassen, denn viele Menschen waren in den Krieg gezogen, und alle übrigen waren in die Berge geflohen bei dem Gerücht, der Totenkönig nahe. Und am nächsten Tag gab es keine Morgendämmerung. Und die graue Schar ritt weiter in die von Mordor heraufziehende Dunkelheit hinein, wo sie den Blicken sterblicher Augen entschwand, und wohin nur. Die Heerschau von Rohan. Alle waren sie nun nach Osten unterwegs, dem nahenden Krieg und dem Ansturm des Schattens entgegen. Und zur gleichen Zeit, als Pipin am Stadttor von Minas Tirith stand und den Fürsten von Dol Amroth mit seinen Heerbannern einreiten sah, kam der König von Rohan von den Bergen herab. Der Tag ging zur Neige. In den letzten Sonnenstrahlen warfen die Reiter lange, spitze Schatten, die vor ihnen hergingen. In den murmelnden Fichtenwald, der die steilen Berghänge bedeckte, war die Dunkelheit schon hineingekrochen. Am Ende des Tages ritt der König nun langsam. Bald wand sich der Pfad um eine große kahle Felsschulter und tauchte ins Dämmerlicht zwischen den leise rauschenden Bäumen ein. Abwärts und immer weiter abwärts schlängelte sich die lange Reihe. Als sie endlich den Grund der Schlucht erreichten, war es dort unten schon Abend. Die Sonne war verschwunden. Die Wasserfälle lagen im Zwielicht. Den ganzen Tag hatten sie tief unter sich einen Sturzbach gesehen, der von der Passhöhe hinter ihnen herabfloß und sich sein schmales Bett zwischen kiefernbestandenen Wänden hindurchgrub, und nun floß er durch ein steinernes Tor in ein geräumigeres Tal hinaus. Die Reiter folgten seinem Lauf, und plötzlich lag das Hargtal vor ihnen, im Abendlicht und erfüllt vom Rauschen der Wasser. Der weiße Schneeborn, mit dem der kleinere Bach sich vereinigte, brauste hier schäumend über die Steine hinab nach Edoras und den grünen Hügeln und Ebenen entgegen. Weit zur Rechten, am Kopfende des großen Tals, ragte das gewaltige Starkhorn über seine breiten, umwölkten Schultern. Doch sein vom ewigen Schnee bedeckter Gipfelzacken schimmerte hoch über aller Welt, blauschattig an der Ostseite, nach Westen zu gerötet von der untergehenden Sonne. Merry bestaunte das fremde Land, über das er auf dem langen Ritt schon so viele Geschichten gehört hatte. Es war eine Welt ohne Himmel, in der sein Auge durch diesige Klüfte immer nur höher und höher ansteigende Hänge sah, eine große Felswand hinter der anderen und finstere, nebelverhangene Abgründe. Ein Weilchen träumte er vor sich hin, hörte dem Rauschen des Wassers zu, dem Gewisper der dunklen Bäume, dem Klappern der Hufe auf den Steinen und der weiten brütenden Stille, die hinter allen Geräuschen lauerte. Er liebte die Berge oder hatte sie sich gern vorgestellt, wenn sie am Rande von Geschichten aus der Ferne auftauchten. Aber nun drückte ihn das unerträgliche Gewicht von ganz Mittelerde nieder. Er sehnte sich danach, in einem stillen Zimmer am Kamin zu sitzen und die Unermesslichkeit der Welt aussperren zu können. Er war sehr müde. Denn sie waren zwar langsam, aber mit sehr wenig Rastpausen geritten. Fast drei endlose Tage lang war es Stunde um Stunde auf und ab gegangen, über Pässe, durch langgestreckte Täler und über viele Bäche. Manchmal, wo der Weg breiter wurde, war er neben dem König geritten, ohne zu bemerken, dass viele von den Reitern lächelten, wenn sie das ungleiche Paar sahen, den Hobbit auf seinem kleinen, struppigen, grauen Pony und den Herrscher von Rohan auf seinem großen, weißen Ross. Dann hatte er mit Theoden gesprochen, ihm von seiner Heimat und dem Leben und Treiben des Auenlandvolkes erzählt oder sich seinerseits von der Mark und ihren alten Helden erzählen lassen. Aber die meiste Zeit, besonders an diesem letzten Tag, war Merry allein hinter dem König hergeritten, hatte nichts gesagt und versucht, die getragene, klangvolle Sprache von Rohan zu verstehen, in der die Männer hinter ihm redeten. In dieser Sprache schien es viele Wörter zu geben, die er kannte, obwohl sie tönender und wuchtiger ausgesprochen wurden als im Auenland, aber zusammensetzen konnte er sich die Wörter nicht. Manchmal erhob ein Reiter seine klare Stimme zu einem aufmunternden Gesang, und Merry spürte, wie ihm das Herz höher schlug, obwohl er nicht wusste, wovon in dem Lied die Rede war. Bei alledem war ihm einsam zumute, und niemals einsamer als jetzt am Ende des Tages. Gern hätte er gewusst, wo in all diesen fremden Ländern Pippin wohl steckte und was aus Aragorn, Legolas und Gimli geworden sein mochte. Dann plötzlich wurde ihm ganz kalt zumute, wenn er an Frodo und Sam dachte. »Die habe ich ganz vergessen«, sagte er sich vorwurfsvoll. »Dabei sind sie doch wichtiger als wir alle anderen. Und ich bin mitgekommen, um ihnen zu helfen. Aber jetzt müssen sie hunderte von Meilen weit weg sein, wenn sie überhaupt noch leben.« Ihn schauderte. »Al«, sagte Eomer, »unser Ritt ist fast zu Ende.« Sie hielten an. Die Pfade, die aus der engen Schlucht herausführten, fielen steil ab. Wie aus einem hohen Fenster sah man nur ein Stück von dem großen Tal in der Dämmerung vor ihnen. Am Fluss sah man ein einziges schwaches Licht schimmern. »Dieser Ritt ist vielleicht vorüber«, sagte Theoden, »aber ich habe noch einen weiten Ritt vor mir. Letzte Nacht war Vollmond, und morgen früh reite ich nach Edoras zur Heerschau der Mark.« Doch wenn